Deutschlandfunk Kultur Länderreport. 8. Mai 2020 heute. 75 Jahre ist es her, dass die bedingungslose Kapitulation von den Deutschen unterschrieben wurde. Am 2. Mai 1945 hissten polnische Soldaten in Berlin auf der Siegessäule ihre Fahne und die hing da ein paar Tage. Deutlich länger als ein paar Tage dauern nun schon die Bemühungen, diesen polnischen Befreiern ein Denkmal zu setzen. Aber jetzt ist es soweit. Hätte es soweit sein können, dann kam Corona. Und wegen Corona kann dieses Denkmal nun erst in ein paar Monaten aufgestellt werden. Aber Martin Sander hat mit den Machern gesprochen, hier mit einem Studentenvertreter, der sich für das Denkmal engagiert. Ich glaube, es ist gerade jetzt ein wichtiges Zeichen bei dem ganzen Rechtsruck, den wir haben. Und Stärkung der AfD, die immer weitergeht, dass wir jetzt sagen, hey, hier ist was Wichtiges passiert, hier haben Leute für eine bessere Welt gekämpft, sind auch dafür gestorben und wir wollen denselben Blödsinn nicht nochmal haben. Einfach ein Zeichen zu setzen, ein Symbol zu haben, was die Menschen dann auch sehen. Leon Lass besteht am Hauptgebäude der Technischen Universität Berlin und schaut Richtung Ernst-Reuter-Platz. Der Studentenvertreter sieht zufrieden aus. Ein Quadratmeter Hecke ist bereits weggeschnitten für das Denkmal. Eine schiefe Fahnenstange mit Bronzeschild. Sie erinnert an die rund 12.000 polnischen Soldaten, die vor 75 Jahren Berlin mit befreit haben. In einem verlustreichen Häuserkampf hatten sich diese Soldaten 1945 den Weg durch die Berliner Bezirke, Charlottenburg und Tiergarten zur Reichskanzlei gebahnt und die polnische Flagge gehisst. Auf der Siegessäule und auf dem Brandenburger Tor. In Berlin weiß man von alledem kaum etwas und nur wenige Zeitzeugen können noch darüber berichten, wie Henryk Kalinowski. Damals gehörte er zu denen, die Minen entschärften oder eine Pontonbrücke über die Spree bauten, als die Panzer im Schlosspark Charlottenburg feststeckten. In diesem Park gab es einen mächtigen Graben, in dem die Panzer versackten und nicht wieder herauskamen. Am ersten Tag des Angriffs auf Berlin hatte die Hitlerjugend bereits 204 Panzer zerstört. Hinter Mauern oder in Kellerlöchern versteckt, haben diese Jungs im Alter von 14 bis 16 Jahren uns den Garaus gemacht. Wir waren bis an die Zähne bewaffnet. Die polnischen Einheiten kämpften Seite an Seite mit der Roten Armee. Allerdings nicht alle freiwillig. Solange Stalin im Zweiten Weltkrieg mit Hitler paktierte, ließ er Polen wie Feinde behandeln, nach Sibirien deportieren oder in Lagern gefangen halten. Erst nach dem deutschen Überfall auf die Sowjetunion ließ man sie frei und zwei eigene Armeen aufstellen. Rund 180.000 Polen beteiligten sich an den Operationen rund um Berlin. Ein Teil von ihnen übernahm den Einsatz im westlichen Stadtzentrum, wo sich SS, Wehrmacht und Volkssturm in den U-Bahn-Schächten sammelten, die Ruine der Deutschen Oper als Hinterhalt nutzten oder vom Turm der Charlottenburger Trinitatiskirche am Karl-August-Platz herunterschossen. Wenn wir heute am Karl-August-Platz sind, Ecke Goethestraße, Krumelstraße, weiß kaum jemand, dass da, wo heute Kinder spielen in einem Sandkasten, der erste Friedhof für gefallene polnische Soldaten war. Deswegen ist dieser Platz in der polnischen Erinnerung sehr wichtig. Erklärt der deutsch-polnische Jurist und Antifa-Aktivist Kamil Majszak. Majszak setzt sich seit 10 Jahren für ein Denkmal der polnischen Befreier Berlins ein. Dabei traf er auf manchen Widerstand. Wir haben uns bereits im Mai 2012 an die Trinitatiskirche gewandt und angefragt, inwiefern eine Erinnerung dort an der Kirche oder in der Kirche möglich wäre. Die Gemeinde unterstützte die Denkmalidee allerdings nicht und bemühte stattdessen alte Klischees, erinnert sich Majszak. Da die Polen an der Seite der Roten Armee kämpften, würde die Erinnerung an sie die kommunistischen Diktaturen aufwerten. Anstelle der Trinitatis-Gemeinde sagte schließlich die Technische Universität zu. Auch ihre Gebäude waren Teil des deutschen Verteidigungsrings, den die Polen damals sprengten. Doch nicht nur deshalb habe der Ort Symbolkraft, sagt Studentenvertreter Leon Laspe. Weil wir eine Verantwortung haben als TU, weil hier halt die ganze technologische Entwicklung und Forschung stattgefunden hat, der NATIS, und auch mit der Wehrtechnischen Fakultät, die ja ein großer Standpunkt war. Am Ernst-Reuter-Platz dürfte das Denkmal, wenn es nach Ende der Corona-Krise endlich steht, nicht nur den Studenten ins Auge fallen, sondern auch den vielen Berlin-Besuchern, die hier zwischen Siegessäule und Charlottenburger Schloss vorbeiströmen. Die Debatte über das Denkmal für die polnischen Befreier hat aber nicht nur Historisches zutage gebracht, sondern auch aktuelle Probleme. Zwar leben derzeit fast 200.000 Polen in Berlin, doch blicken viele Alteingesessene häufig noch abwertend auf sie. So empfindet es zumindest der Charlottenburger SPD-Politiker Wolfgang Tillinger, der auch für das Denkmal gekämpft hat. Der Untermensch, sagen wir es doch ganz offen, der Zwielichtige, dem man nicht so trauen kann, sodass da auch bei vielen Menschen, gerade bei Älteren, im Hinterkopf eine Alarmklingel losgeht, dass allein der Name Pole schon bedeutet, Vorsicht, Vorsicht und erstmal alles abschließen. Eine ganz schlimme, noch vorhandene Meinung, die nicht offen ausgesprochen wird, die aber unterschwellig garantiert da ist. Bei der Debatte um das Denkmal spielten Akteure eine besondere Rolle, die in beiden Gesellschaften zu Hause sind. So einer ist auch Peter Nowak. Nowak wuchs im polnischen Oberschlesien auf und kam als Spätaussiedler nach Deutschland. Seit 1998 lebt er in Berlin. Ja, ich verstehe sowohl die Deutschen als auch die Polen, auch die Mentalität, das hilft auch. Was allerdings wichtig ist, dass die Deutschen es besser schaffen, ihre Geschichte schön darzustellen. Sogar besser teilweise, als sie ist. Und die Polen, die schaffen das nicht. In der Geschichte Berlins finden sich viele polnische Spuren. Sie aber öffentlich in Erinnerung zu bringen, erscheint vielen politischen Akteuren nicht opportun. Es gäbe eine Abwehrhaltung nach dem Motto, da könnte ja jeder kommen. Ich habe das so oft gehört, ja, wenn wir jetzt ein Denkmal für die Polen machen, dann kommen dann auch noch die Ukrainer, da kommen noch die Balten und was auch immer und da müssen wir für jeden machen. Aber letztendlich ist das ein Zeichen des Unverständnisses für die damalige Situation und was die Polen im Zweiten Weltkrieg von Anfang an, vom ersten bis zum letzten Tag gelitten haben. Und ich glaube, das finden die Polen eine Ungerechtigkeit, dass das so gehandhabt wird und deswegen diese Tafel. Für eure und unsere Freiheit lautet übrigens das Motto des Denkmalprojekts. Es war der Wahlspruch der polnischen Soldaten in Berlin vor 75 Jahren. Und dieses Denkmal soll also bald aufgestellt werden in Berlin. Der Bericht war von Martin Sander.